Eine Delegation des staatlichen Notkomitees für Katastrophenfälle unter Leitung des Vorsitzenden Kang Il-sop verließ am 29. Oktober mit einer Maschine Pyongyang, um an der asiatischen Ministerkonferenz für die Reduzierung der Katastrophengefahr in Neu-Delhi teilzunehmen.